Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesem neuen Netz- und Nerd-News. Heute ist der 18. Oktober 2013, ich bin Marvin Heidelstadt und das hier ist Folge 14. Und wir starten gleich mal mit ein paar netten Neuigkeiten. Und zwar, Brasilien realisiert einen Internetballon oder Internet per Ballon und zwar ohne Google. Hier CD-Netz, kann man sich das durchlesen. Ohne Google ist sowieso gut. Ja, weil Google hat bei mir einen riesigen Image-Schaden erlitten seit der Sache mit dem RSS-Reader und ein paar andere feine Details. Und naja, die Google-Ballons, die fliegen lose auf der Weltkugel umher. Und die brasilische Version, die lässt also so einen Internetballon aufsteigen. Und der funkt dann dieses Internetsignal auf den Boden. Und zwar an einem Seil. Ja. Die Google-Ballons, das ist ein ganzes Schwader an Ballons, die fliegen da rum, lose, und die verständigen sich untereinander. Ne? Also, wenn Ballon 2 und 1 keinen Empfang zur Bodenstation haben, dann gibt es das Signal, das in 1 kommt, das Signal zu 2 weiter und das Signal Ballon 2 gibt das dann dem dritten Ballon weiter, dass der dann hoffentlich ein Bodenstationen Dingens erreichen kann und dann gibt es Internet. Ja, ob das alles funktioniert, mal schauen. Wir sind gespannt. Und dann, das Ding heißt im Übrigen von Google, dieses Google-Ballon heißt Projekt Loon. Ich klopfe das mal da rein. Und dann Steam. Bald eventuell mal in einer Spiele-Streaming-Funktion. Vielleicht so ähnlich wie Gaika, also die Spiele werden direkt auf Steam gerendert und dann nur noch per Livestream uns zur Verfügung gestellt. Oder zwei Möglichkeiten wäre, dass nur die Texturen und die 3D-Dinger einem rübergeschippert werden und das gesamte Spiel nicht mehr bei uns liegt. Das wäre auch durchaus möglich. Allerdings, naja, dann wird wahrscheinlich Offline-Spielen so gar nicht mehr möglich sein. Naja. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Und dann Android 4.4 wird am 28. Oktober released. Das geht aus Tweets hervor, die vom offiziellen Twitter-Kanal Bums oder sowas stammen. Falls ich das mal durchlesen möchte, ist hier auf Google Watch Blog verleitet. Ja, ihr wisst, was ich meine. You got the idea. Und zwar, so muss ich auch noch dazu sagen, die Links, die ich momentan immer sage, die findet ihr oben, also nicht mehr in den Shownotes, sondern oben. Die Shownotes werden extra gesagt. Ne? Gut, das müssen wir uns da verstehen. Und ja, KitKat werde ich mir wahrscheinlich nicht installieren, weil es KitKat im Namen hat. Und ich weiß ja nicht. Aber meiner Meinung geht es so absolut 1300%ig zu weit, eine Version zu monetarisieren, also zu bewerben oder wie man das auch nennen mag. Also eine Version, der Versionsname ist Werbung. Also einfach nur sprachlos. Und naja, machen wir weiter. Etwas Freudiges. Irland will nämlich ein Steuerschlupfloch für Google, Apple und Co. schließen. Wahrscheinlich dann auch Amazon. Hier auf Heise. Momentan ist es so, dass Firmen sich als nationenlos oder staatenlos einschreiben können in Irland. Und damit können die sehr viel Steuer sparen. Und genau. Internationale Konzerne nennen die sich. Und dann sparen die da Geld. Und das wollen die jetzt schließen. Und ja, dann müssen die mehr Geld zahlen. Ist ja schon mal sehr gut. Irland im Übrigen in den Schulden. Wir haben die mal gerettet. Anführungszeichen. Also wir haben denen meines Wissens Geld rübergeschippert. Nur mal so am Rande. Damit auf jeden Fall sehr großes Lob an Irland. Damit die das hinbekommen. Und wir im Übrigen nicht. Wir sind ja von der CDU geleitet. Nur mal so. Und dann habe ich das jetzt da. Genau. Okay. Und dann Ubuntu. Ubuntu. 13.10 ist freigegeben, meine Güte. Ich bin so absolut begeistert. Jetzt erstmals Ubuntu auf einem 64-Bit ARM-System verfügbar. In die Hände klatschen, Leute. In die Hände klatschen. Endlich ein neues Ubuntu. Und das Geilste daran ist ja noch immer, dass Ubuntu jetzt auf mobilen Devices, also Mobilgeräten, funktioniert. Das heißt Handy, Tablet, USB. Und ich bin begeistert. Das Ubuntu Phone, also Ubuntu Server, ist auch rausgekommen. Und wie gesagt, es wird jetzt, dieser Release-Plan wird jetzt synchronisiert mit OpenStack, mit dem Release-Plan von OpenStack. Und Ubuntu Server enthält jetzt im Übrigen Apache 2.4 und PHP 5.5. Genau. Und dann die Serverversion von Ubuntu 13.10 gibt es auch für ARM-Systeme. Also, ne? Ne? Cool, oder? Oh, und dann sehe ich gerade, es gibt eine Skype-Alternative. Und zwar Telepathy 0.6.2. Gleich mal runterladen. Muss ich gleich mal anschauen. Und ja, leider Ubuntu in die Schlagzeilen geraten wegen diesen erneuerten Unity-Bums. Und naja, die ziehen halt Unmengen von Daten aus einer raus. Aber mit der XFCE-Oberfläche ist das dann auch gelaufen. Also ich benutze XFCE, weil Unity mir zu heikel popeibel ist. Ne? Das möchte nicht auf meinen zwei Monitoren laufen. Und dann der Router. Jetzt leider die letzte bedauernswerte Nachricht für heute. Der Routerzwang, jeder kennt ihn. Und die Bundesagentur bewegt sich in Richtung Routerzwang. Hier bei Golem kann man das sich genau nachlesen. Routerzwang ist sowas, dass der Internetprovider, der also T-Online oder KabelBW oder Kabel Deutschland oder Unity Media, kann euch sagen, ihr benutzt den Router, keinen anderen. Ja. Das ist natürlich eine sehr große Marktverzerrung. Und naja, so kann es sein. Im Übrigen, die Dinger verbrauchen unser Strom. Ne? Wir müssen also dafür zahlen. Das heißt, wenn das durchkommt, der Routerzwang, zwingen die uns, wenn wir Internet haben möchten, auch Strom zu Strom zu zahlen, was die wollen, ne? Mit den Routern. Die könnten da zum Beispiel auch einen Ohm-Widerstand reinsetzen und wir können nichts dagegen tun, weil Routerzwang. Okay, wir könnten auslöten, aber welche Omi kann das noch? Und naja, ziemlich traurige Sache, wenn es durchkommen würde. Und mit diesen schrecklichen Worten der Verabschiedung verabschiede ich mich. Ich bin Marvin Heidenstedt und das waren die Netznews. Wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet, schaut mal vorbei auf heidenstedt.org. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Netz und Nerd News am Samstag. Tschüss.